herzlich willkommen zum Uncast Episode 508 Sehend und Gesehen Werden. Ja, neue Chance für den Videochat. Das war ja letzte Woche schon ein Thema, aber das hat sich natürlich noch weiter entwickelt momentan. Endlich fühlen wir in 2020. Ja, ich weiß ja nicht, warum es diese SARS-CoV-2-Krise dazu braucht, damit die Leute endlich mal kommunikationstechnisch im 21. Jahrhundert ankommen. Ja. Es ist schon fast traurig zu sehen, dass das notwendig war. Aber trotzdem gibt es jetzt natürlich einen starken Aufschwung für solche Videochat-Dienste. Aber leider findet man immer auch darin wiederum einen negativen Aspekt. Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, warum die Leute jetzt zu allem Möglichen greifen, statt dass sie bestehende Strukturen nutzen. Beispielsweise tauchen jetzt auf einmal solche Videokonferenzsysteme auf wie Zoom, zu dem sage ich auch gleich noch was. Skype Meet ist jetzt neu gestartet, sage ich nachher auch gleich noch was dazu. WebRTC hatten wir ja schon integriert in den Browser und wurde nie genutzt. Und warum wird das jetzt nicht genutzt? Stattdessen werden wiederum neue Dienste, von denen man vorher eigentlich noch fast nichts gehört hat, installiert. Microsoft Teams, das muss man sich mal vorstellen. Ist es wirklich so, dass die Firmen immer noch so blöde sind und sowas nutzen, nur weil Microsoft draufsteht? Ich weiß nicht, also ich dachte, dieses dunkle Kapitel hätten wir hinter uns, wo so ein paar Aktentaschenfuzzis ja, meinen, weil da Microsoft drin steht, ist das alles gut. Ja. Kommt mir nicht mehr so ganz logisch vor. Gut, okay. Aber auch bestehende Systeme werden offenbar nicht genutzt. Ich meine, wir alle, ihr wisst ja, ich bin da überhaupt nicht dafür, ne? WhatsApp, ja, wisst ihr, wie ich dazu stehe? Ja? Niemals auf meinem Smartphone. Und trotzdem haben eben eine beachtliche Zahl von Leuten eben dieses WhatsApp installiert. Auch die Nutzer anderer Apps, beispielsweise die Signal-User oder die Line-User, wie ich einer bin, haben eigentlich alles drauf. Leute, mit Line kann man wunderbare Videokonferenzen machen, ja, mit zig Leuten zusammen in einem Raum, ja, auch private Chats sind da möglich, Videokonferenzen, also private Videochats, alles Mögliche geht, auch Audio mit Dokumentenübertragung und allem Möglichen, ja, ich verstehe das nicht, dass das nicht genutzt wird, stattdessen gucken sich die Leute jetzt hier Systeme an, von denen sie selbst noch nichts gehört haben davon. Warum auch immer, das scheint so ein Problem zu sein. Man glaubt nicht, dass man mit etwas, was man machen kann, und man hat es die ganze Zeit nicht gemacht, dann denkt man, man hat es die ganze Zeit nicht gemacht, weil das ja gar nicht so richtig geht. Es geht. Es geht. Auch, muss ich ganz klar sagen, auch WhatsApp, obwohl ich das nicht gerne sage, aber selbst mit WhatsApp kann man einen wunderbaren Videochat machen, wunderbare Videokonferenzen, ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Schulen machen auf einmal einen Kram da, um hier die Konferenz zu machen. Die einen sagen, nein, Skype darf man nicht benutzen, wollen wir nicht benutzen. Die anderen sagen, ja, Microsoft Teams geht nicht und geht doch. Und was weiß ich, ja, von Messenger wollen wir erst gar nicht sprechen. Ich meine, fast alle Schüler haben WhatsApp drauf. Ja, warum macht man diese Konferenz nicht über WhatsApp? Nein, muss geht ja nicht, ganz einfach. Ne? Also, es ist mir einfach unbegreiflich. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum die Leute einfach keine Lust gehabt haben, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt müssen sie es machen und man sieht ja, was hier für ein heilloses Durcheinander kommt. Da werden, wie gesagt, auf einmal solche Systeme wie Zoom hochgepusht und dann hat man ganz klar ein Problem, denn Zoom ist alles andere als eine sichere App, oder ein sicheres Videokonferenzsystem. Ja. Heise Online schreibt zum Beispiel heute, beziehungsweise doch, ja, ich glaube heute war es, ein, zweiter, vierter, haben die geschrieben, Zoom, ein Sicherheitsalbtraum, ja, viele negative Schlagzeilen, Verschlüsselung findet eigentlich quasi gar nicht statt, nur die normale Transportverschlüsselung, wie The Intercept jetzt berichtet. Also es ist schon wirklich schwierig. Man kann sich in Konferenzen einschleichen sozusagen. Bisher jedenfalls Zoom hat jetzt gesagt, sie haben da Maßnahmen ergriffen und sie arbeiten dran, dass das auch sicherer wird. Das glaube ich denn auch, ja, kein Problem. Nur eins wird bleiben und das hat hier Kim.com getwittert und ich glaube, das ist auch eindeutig, ja, wer Zoom nutzt, muss sich klar sein, dass er ausspioniert wird, dass es tatsächlich der Originalausdruck monitored, ja, von der NSA und diesen Five Eyes Partnern, ja, das ist Neuseeland, USA, Großbritannien und ich weiß nicht, wer da noch dazugehört, und die arbeiten da ja zusammen und die greifen auch direkt diese Chats ab und deswegen würde ich mal sagen, keiner der Entscheidungsträger oder Firmenkonferenzen, für die dies relevant sind, sollte darüber gemacht werden. Wer darüber Geschäftsgeheimnisse ausplaudert, da kannst du auch gleich per Post an den US-Präsidenten schicken, sagen wir mal so. Also, so sieht es aus. Keine Ahnung, wieso hier das jetzt aufkommt. Auch Skype, ja, Skype ist mir noch bekannt aus der Vergangenheit, ja, als es noch nicht Microsoft gehört hat. Ja. Jetzt gehört es ja Microsoft. Die haben jetzt auch eine neue Plattform gestartet, was ich generell erstmal gut finde, nämlich man muss sich dort nicht anmelden, man kann quasi dieses Skype Meet Now, nennt sich das, starten über den Webbrowser. Und muss, wie gesagt, keinen Account anlegen, kann als Gast sich einloggen und dann dort quasi einen Chatroom erstellen, den Link weitergeben und dann können sich Leute mit diesem Link verbinden auf diesen, in diesen Chatroom, möchte ich es mal so sagen, und dort dann eben an der Videokonferenz teilnehmen. Das ist eine schöne Sache, das ist gut, nur, Achtung, haltet euch fest, funktioniert nicht mit Firefox. Ja, man soll doch Google Chrome nehmen oder Microsoft Edge. Ja, ne? Also für die Tonne ist Skype Meet Now definitiv dann. Und auch was anderes gefällt mir daran nicht. Es gibt ja so ein System ja bereits. Ja, das nennt sich WebRTC. Ja, also und da muss man, das geht auch mit dem Firefox, das geht mit jedem Browser, ja, mit dem man lustig ist, also kein Problem, aber es geht nicht. Und das sehen wir beim nächsten Problem. Wie immer ist es, entweder wird es kommerzialisiert, wenn dann solche Firmen wie Skype oder was weiß ich, wie die alle heißen, anfangen hier Fuß fassen zu wollen, natürlich machen die das nicht kostenlos. Ja, ist klar, also ne, es wäre noch schöner, wenn einfach so jeder miteinander chatten könnte, ohne dass irgendwo irgendwas, irgendwelche Einschränkungen gibt. Sagen wir mal hier über Skype Meet Now, ja, gibt es so Grundfunktionen kostenlos, ja wunderbar, aber dann werden eben Browser ausgesperrt, die eben nicht Microsoft passt. Während hier jetzt dann WebRTC, wo überall funktioniert, ja, warum wird das nicht genutzt? Ich kann es euch sagen, ich habe die Woche überprobiert, ja, habe gedacht, okay, also ganz am Anfang gab es ja mal da so eine Demo, ja, wo das frisch bei Firefox eingeführt wurde, da konnte man sich direkt über den Firefox verbinden, sozusagen. Aber jetzt habe ich mal geguckt, so aus der Perspektive vom normalen Nutzer, und was habe ich gesehen? Ja, um WebRTC überhaupt eine Videokonferenz machen zu müssen, braucht man ja erstmal einen Vermittler sozusagen, ja. Und, damit dürft ihr raten, gibt's nichts Vernünftiges. Ja, also es gibt hier Demo-Seiten ein paar, ne, von meinem Liebling auch, ne, Google, ja. Also Die haben zum Beispiel so eine Vermittlungsseite, wo man so zu Testzwecken mal so einen Videochat starten kann. Aber natürlich ist ja klar, dass das nicht sehr vertrauenserweckend ist, wenn das so ein Testding da ist, ne? Ja, es gibt keinen Service dafür, Leute. Es gibt keinen richtigen WebRTC-Service. Und es müsste einfach nur eine normale Vermittlung sein, sozusagen die IPs, ja, abgleichen und so weiter. Wenig Management-Funktionen, ist es eigentlich eine relativ simple Seite. Warum wird es nicht gemacht? Weil offenbar die Jungs auf der Open-Source-Szene entweder selbst dafür keine Kapazitäten mehr haben oder einfach denen das vollkommen egal ist. Die integrieren das lieber in ihre Super-Duper-Hyper-App, die man dann installieren muss und die keine Sau hat. Ja, tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber ich weiß, ich bin ja immer in der Kritik, oder was heißt, ich bin immer in der Kritik. Line ist zum Beispiel auch immer in der Kritik, weil es heißt, ja, das hat ja niemand. Ja, ich meine, kommt immer drauf an, wo man ist. In Japan haben es 97%. Aber trotzdem, ja, das mag schon stimmen, aber im Vergleich dazu, was so manche Open Source Lösung hat an User, ist Line geradezu, hat Line geradezu wahnsinnig viele Nutzer. Ja, also, das ist ja verrückt. Ja, als ich Line installiert habe, habe ich gleich gesehen, ihm am Telefon, Register hier auf Line, wie viel, da so und so viele Leute haben Line installiert, das ist ja Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, dass so viele schon Line installiert haben, noch bevor ich das überhaupt propagiert habe, Wahnsinn. Ja, und dann gucke ich so auf die Open Source Lösungen und frag alle Leute, die sagen, was ist das? Was muss man da machen? Nö, mach ich nicht. Vergiss es. Na, so sieht's aus. Und das heißt, das ist kein Argument von wegen, so, ja, warum sollte man das jetzt nicht nutzen, weil es so wenig Leute hat? Warum sollte man Line nicht nutzen? Ja, weil es so wenig Leute hat? Nö. Na, aber wisst ihr, ich möchte da gar nicht so jetzt drauf drängen, dass ich alle eine bestimmte App installieren sollen. Auch das ist ein Thema, wo ich schon durchgekaut habe. Man kann sich ja viele Chat-Apps installieren. Die meisten brauchen im Hintergrund so gut wie gar kein Akku oder Speicher, wenn die Leute das grundsätzlich ablehnen und ohne Begründung zu faul sind, für sich das zu installieren. Ja, dann weiß ich auch nicht, ob das noch der richtige Gesprächspartner ist. Tut mir leid. Ja, sage ich auch knallhart, habe ich auch schon immer gesagt. WebRTC allerdings hat eben das typische Open-Source-Community-Problem. Ja, wie schon so oft, die Community hat schon einiges an die Wand fahren lassen, nur weil die entsprechenden Programmierer eben gedacht haben, das ist irrelevant. Tja, die krebsen immer noch mit Clients rum, wo ich mir denke, okay, also das 21. Jahrhundert hat bereits angefangen, jetzt macht mal hin. Und hier mit den Videochats, da sieht man es auch. Videochat war immer so eine Geschichte, wo auch viele Open-Source-Entwickler gesagt haben, so einen Unfug brauchen wir nicht. Ja, wir wollen textbasierte Chats und benutzt ja keine Grafik-Emojis, ja, maximal so Tastatur-Emojis, ja. Das war alles. Und die sind dort noch stecken geblieben. Ja, zum Großteil habe ich das Gefühl, während eben hier die normalen Nutzer bereits schon ein paar Schritte weiter sind. Und eigentlich soll es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollten ja die Entwickler technisch schon wesentlich weiter sein als die normale Bevölkerung. Aber hier hat die normale Bevölkerung von den Anforderungen ganz klar die Open Source Entwickler schon längst überholt. Ja, und deswegen ist hier WebRTC auch nicht nach vorne gekommen, weil es schlicht und ergreifend die Entwickler, die dazu fähig waren, vernünftige, nutzerfreundliche Clients zu erstellen, die auch offen sind und die mit einer Webadresse anrufbar sind, ja, die haben das offenbar als nicht notwendig, als Unfug abgetan, so, und deswegen, so kommt es mir jedenfalls vor. Deswegen ist eben WebRTC faktisch nicht vorhanden, sondern höchstens in Produkte mit anderen Namen verpackt, die dann aber meistens eben wieder Spezialanforderungen stellen. Und ich habe nur einen einzigen Dienst gefunden, der zumindest mal so grundsätzlich hier WebRTC den Leuten etwas näher bringen kann. Das ist Jitsi. Ja. Und da kann man einfach hingehen, kann sagen, okay, start a call, ja, also Anruf starten, dann gibt man den Namen des Chatrooms ein, ja, lässt dann auf den Audio- und Video-Bereich vom Computer zugreifen, ja, und dann kann man eben hier loslegen und dann wird das eben hier tatsächlich gestreamt, gemacht, ja. Aber so einfach sich das anhört, ist es trotzdem, naja, sagen wir mal, ein klein wenig verwirrend, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat. Ja. Aber es geht, man kann es zumindest mal kostenfrei gleich machen, ja. Und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Ja, man kann auch Dokumente über Etherpad zum Beispiel zusammen bearbeiten, was auch wichtig ist ja für Videoconferencing. Und es ist ja schon fast traurig, ja, wird stolz berichtet, man kann Emojis verschicken während der Videokonferenz. Ja, ist besonders wichtig, wenn man sich sieht, ne, dass man auch nur Emojis verschickt. Da könnte man vielleicht statt ein Smiley, könnte man vielleicht einfach lächeln. Ne? Aber ist ja, ne? Gut, muss ja erwähnt werden. Vielleicht, weil es so ungewöhnlich ist bei Open-Source-Entwicklern. Aber dennoch ist das, nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Dennoch würde ich das als Alternative auf jeden Fall empfehlen, bevor einer mit Zoom, Teams oder Skype Meet darum macht, ja, ist Jitsi ein guter Mittelweg. Ja, und man kann es durchaus auch nutzen, ja. Anonym, ohne was zu installieren, einfach so, man muss nichts groß einrichten. Sofern das System richtig eingerichtet ist, müsste alles wunderbar klappen. Ja. Gut. Warum vielleicht manche Leute lieber keine Videokonferenz machen sollten, das hat man ja die letzte Woche, glaube ich, war es, gesehen. Man muss sich auch bewusst sein natürlich, dass man auch gesehen wird. Ja, so hat hier so ein unglückliches Mädel bei einer Business, tatsächlich von der Firma Videokonferenz, ja, sich einfach mal kurz an den Laptop geschnappt und ist aufs Klo gegangen, hat den auch leider noch so hingestellt, dass man das auch noch sieht, ne? Ja, und das ist natürlich dann mega peinlich, ja. Das Video ist auf YouTube zu sehen, keine Ahnung wieso, aber ja, es ist auf YouTube zu sehen. Ich sag's mal so, ich hab's tatsächlich verlinkt und zwar als abschreckendes Beispiel, damit ihr euch auch bewusst seid, dass ihr gesehen wird. Ja, also nichts machen, was ihr auch nicht machen würdet, wenn ihr jemand gegenüber sitzt. Ja, das heißt auch nicht in der Nase popeln beispielsweise, auch etwas, was oft beim Videochat gemacht wird, ne, weil man da nicht genau weiß, was da, ne, also man vergisst es manchmal und dann fängt man da an, ne, so, ja. Oder ja, was man da alles eben an Peinlichkeiten machen kann, immer dran denken, ihr seid im Blick, ja. Und sich mit der Unterhose und ein Jackett hinzusetzen, funktioniert nur auch so lange, bis man aufsteht, okay? Also bitte am besten darauf achten. Tja, okay. Also ihr merkt's, ich bin ja eigentlich Befürworter für Videochats. Ach ja, was ich überhaupt noch nicht genannt habe. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in dieser ganzen Diskussion, obwohl ja das bisher eines der meistgenutzten Videochat-Programme auf Android war, etwas in dieser ganzen Diskussion nicht weg ist? Da frage ich mich auch manchmal, Mensch, machen das die Medien denn das Absicht, damit sie ja nichts von Google empfehlen auf Umwege? Ich meine, man könnte ja auf die Idee kommen, ja, mal ein Videochat, den schon viele Android-Nutzer installiert haben, zu empfehlen. Ja, und das ist dieses Google Duo. Ja, ich bin kein Fan mehr davon. Ich habe es nicht mehr installiert. Ich mache alles über Line, über den Line Messenger, weil da finde ich, ist die Videochat-Konferenz viel, viel besser und auch sehr viel ausführlicher. Erst vor kurzem wurden ja da mehr Nutzer freigeschaltet für Google Duo, aber man kann hier schon mit zig Nutzern in einem Chatroom Conferencing halten bei Line. Das geht schon seit eh und je. Und von daher sehe ich da keinen Grund, hier Google Duo bei mir zu installieren. Aber das ist doch eine App, da verstehe ich nicht, warum die komplett ignoriert wurde von der Tech-Presse, von der Mainstream-Presse sowieso. Da wurde auf einmal gleich das Skype reingeworfen, ne? Auf NTV wurde es total gehypt. Skype, ja, das ist Microsoft halt, ne? Ist businesslike, ne? So, ne? An der Börse hast du gefälligst Microsoft, ja? Also, ich kann es nicht verstehen, ne? Deswegen nutzt doch einfach eure Programme und bringt es auch den Leuten näher, ja, dass ihr die nutzen wollt. Und sagt denen mal, dass das auch funktioniert und dass sie sich nicht wieder eine komische App von irgendwoher installieren müssen, sondern dass es auch so funktioniert, ja. Und dann wird da vielleicht was noch draus. Ja. Ich habe ja auch die Befürchtung, dass es jetzt nach dieser ganzen Krise dann auch vorbei ist mit den Videochats, weil sich die Leute einfach nicht einigen konnten oder sich, was weiß ich, dazu durchquälen, ja, statt ihre normale App einfach etwas zu nutzen, mit dem sie überhaupt nicht vertraut sind. Ich meine, das muss man mal vorstellen, da haben die Leute, auch wenn ich das nicht mag, WhatsApp installiert, ja, könnten das nutzen und dann müssen die sich so ein Dreck da installieren, ja, und sowas nehmen wie Zoom oder ähnliches, da kriege ich doch die Krise. Ja. Kein Wunder, die Leute würden das löschen so schnell wie es geht. Ja. Sobald die das nicht mehr brauchen, wird das Teil wieder gelöscht und dann war es das mit der Videokonferenz. Ja. Ich habe ja die Hoffnung, vielleicht bleibt etwas noch zurück und man kann sich dann vielleicht öfters mal mit Leuten im Videochat unterhalten. Das wäre endlich mal zeitgemäß. Ja. Gut, aber ich komme jetzt zu anderen Themen, denn es gab diesmal natürlich noch viel, viel, viel, viel, viel mehr. Ja. Zunächst mal muss ich hier den ganzen Kram da rausschmeißen. So. Okay. Jetzt fange ich mal von vorne an. Einmal noch das Ukitel WP6 Unboxing-Video ist aufgetaucht. Ja. Ich habe ja schon einiges darüber gesagt, über dieses Ukitel WP6 10.000 mAh Akku, ja, 48 Megapixel AI Triple Kamera, 6,3 Zoll Display, 6 GB RAM und 128 GB Speicher mit einem Helio P70 Octa-Core. Mehr als ausreichend für Outdoor-Bedürfnisse. Also das hat für mich technisch das als perfektes Handy für Geocaching dieses Ulefone 3WT abgelöst. Ja, da finde ich dieses Ukitel jetzt doch etwas verführerischer. Letzte Woche habe ich noch mit mir gekämpft. Aber das ist dann doch wesentlich besser durch die besseren Leistungsdaten. Ja, und die Härtetests wurden ja auch letzte Woche schon gezeigt. Da geht's richtig ab. Und von daher denke ich mal, ist das schon mehr als ausreichend für die Anwendung eben im Freien, Geocaching oder Wandern ähnliches, Bergsteigen etc. Ist das wirklich eine super Sache. Und hier dieses Video verlinke ich mal, ne, dass ihr das mal sehen könnt, das Unboxing-Video, das ist bestimmt auch interessant, wenn ihr daran interessiert seid, an dem Gerät. Ja. Neue Internetprotokoll, das wurde auch in der Community erwähnt, vom Chris auch gepostet, glaube ich, genau. Und da müsst ihr mal gucken, das habe ich in der Rios Wochensicht schon groß abgegrast, das Thema, deswegen will ich das hier nicht mehr breit treten, aber ja, hört es euch mal an, nur so viel, also neues Internet brauchen wir auf jeden Fall, Ja, und ich habe da auch erklärt, warum das vielleicht ja von der Art her eigentlich gar nicht mehr so weit von der jetzigen Form, was eventuell die Kontrolle durch Staaten betrifft, von der jetzigen Situation entfernt ist. Ja, vielleicht, dass das sogar noch besser ist, ja, als die jetzige Fassung der Zensur, was wir haben. Moment, Moment, Moment. Ah ja, genau. Ihr wisst ja, beziehungsweise was, ich habe es vorletzte Woche schon gar nicht mehr erwähnt, weil das ja immer weiter fortschreitet. Ja, die USA, ne, gegen Huawei und so weiter. Das ist ja fast schon ein Running Gag geworden mittlerweile. Und jetzt wollen die ja, das sagen die auch schon wieder seit Wochen, ne, noch weiter die Schrauben anziehen, also noch weiter China und Huawei erpressen. Ne? Und die wollen da diese Chip-Firma dazu zwingen, dass die gar keine Sachen mehr liefern dürfen an Huawei. Und zwar so, dass die eben den sogenannten Threshold, also den Punkt, bis wohin US-Technologien exportiert werden dürfen, das soll einfach verringert werden. Also bisher ist das, glaube ich, 25%. Ja, das heißt also, wenn 25%, ein Viertel also von dieser Technologie der USA gehört oder den USA zugeschrieben werden kann, dann darf das nicht exportiert werden oder Sachen, die damit gemacht werden, dürfen nicht exportiert werden nach China bzw. zu Huawei. Und da hat man jetzt gesagt, okay, dann können die aber weiterhin die Prozessoren machen, weil die unter diesem Limit sind, ja. Und dann senkt man das Limit jetzt auf 10 bis 15%, ja, und dann geht das nicht mehr. Also, ich weiß nicht, dass die Welt da zuguckt, wie die USA macht, was sie will und einfach so sagt, ne, jetzt ändern wir auch mal die Verträge, jetzt sagen wir alles, wo irgendwann mal Amerikaner mitgemacht haben, ja, darf man jetzt nur noch mit unserer Erlaubnis machen. Ich meine, das muss ja auch da mal, auch für die EU muss es ja einen Weckruf geben, ne, am besten gar nichts mehr nutzen, was irgendwie mit US-Technologie zu tun hat, sonst könnt die einem den Hahn zudrehen, ja, einfach so. Also es ist schon verrückt. Oder die Welt fängt einfach mal an und wird sich nicht mehr kümmern um die Sanktionen, die die USA ausrufen, um die Verbote und es trotzdem machen, trotzdem die Geschäfte weitermachen. Dann könnte nämlich die USA auch nichts mehr weiter tun, weil der Druck käme dann nur noch aus der USA und ja, sagen wir mal so, dieser Staat irgendwo zwischen Kanada und Mexiko, ja, ist nicht so allmächtig alleine, dass es da was bringen würde, sondern dass die haben nur deswegen diese Marktmacht, weil eben andere mitmachen und sich zum Beispiel nicht trauen, noch Geschäfte mit Huawei zu machen, wenn die Amerikaner sagen, okay, wenn ihr Geschäfte mit Huawei macht, dann dürft ihr keine Geschäfte mehr mit uns machen. Ja, dann muss mal kurz der Mittelfinger hochgehen und muss sagen, na und? Pff, mir egal und fertig und weiter gehen die Geschäfte. So sieht's aus. Ja? Und das muss vielleicht jetzt in den nächsten Jahren noch so ein bisschen wachsen, dieses Bewusstsein und einem auch klar sein, dass man am besten mit den USA keine Geschäfte mehr macht und auch keine US-Produkte mehr nutzt, kauft, nutzt oder sonst irgendwie verwendet. Ja. Das sollte einem eigentlich dann auch auf also mal in die Gedanken kommen. Also ich meine, ihr wisst schon, was ich damit meine. Also ihr könnt, wenn ich das jetzt umsetze, zum Beispiel hier auf der Netcast, ne, dann, jetzt habe ich ein amerikanisches Mikrofon, ja, mit einer speziellen, was weiß ich, Netcaster-Technologie, die in den USA entwickelt wurde, ja, wunderbar, ne? Vielleicht ist das ja auch USB, weil das ist ja auch standardmäßig von den USA, ne? Mit dem Konsortium und alles so. Und jetzt mache ich die Aufnahme mit diesem Ami-Mikro, ja. Und dann könnte mir die USA verbieten, dass ich diese Aufnahmen raushaue. Veröffentliche, weil das mit US-Technologie gemacht wurde. So ungefähr ist das, was momentan abgeht, was die probieren mit Huawei, weil dieser Hersteller, der bestimmte Chips produziert, ja, der ist nicht in den USA, der hat nichts mit den USA direkt zu tun, das sind alles asiatische Unternehmen, ja, nur, sagen die, die benutzen Technologien, die in den USA entwickelt werden, beispielsweise für die Waferherstellung etc. Und deswegen dürfen die nicht mehr ohne Erlaubnis der USA an Huawei liefern. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Letzte Woche, als die Masken von den USA geklaut wurden, die für Deutschland bestimmt waren, und ja, heute habe ich es nochmal gelesen, der Berliner Innenminister hat auch tatsächlich das nochmal bekräftigt, so ist es gewesen, ja, entgegen den Bestreitungen, entgegen was die USA jetzt hier bestreitet, die Masken sind umgeleitet worden von einer chinesischen, von einer Firma, ja, die wurden aus China geliefert und die wurden abgefangen und umgeleitet in die USA. Also das heißt geklaut von den USA. Und der Innenminister hat es dann bezeichnet als moderne Piraterie von den USA. Und er hat das jetzt auch nochmal bekräftigt heute. So. Und ich kann da nur voll und ganz zustimmen. Was hier abgeht, das ist echt nicht mehr normal. Übrigens, die Masken, die jetzt geklaut wurden von den USA, ja, wir haben jetzt glücklicherweise aus China dieselbe Menge bekommen. Die sind jetzt auch offenbar eingetroffen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und somit kann man sagen, also China hilft uns und die USA beklaut uns. Klaut uns lebensnotwendige Materialien. Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr zu sagen. Ne? Jeder kann sich jetzt selbst da was denken. So. Aber ihr seht, so verrückt ist diese ganze Vorgehensweise und deswegen wundert es mich auch jetzt nicht, dass Huawei jetzt auch zusammen oder gesagt hat, dass China einen Gegenschlag vorbereitet gegen diese US-Limitierung von diesem TSMC-Chip-Produzenten, ja. Und dass da also eine Vergeltungsmaßnahme vorbereitet wird. Und ich hoffe, das wird eine heftige sein, ja, so dass es auch die amerikanische Regierung jetzt mal versteht, dass man sowas nicht machen kann. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn China da etwas stärker reagieren würde. Bisher haben die ja immer sehr zurückhaltend agiert und immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich weiß, das ist eben die chinesische Art, ja, aber Vorsicht, ich sage auch, ne, Rache wird immer kalt serviert am besten. Ja. Aber hier wäre jetzt wirklich mal erforderlich, dass zum Beispiel China knallhart zum Beispiel Chip-Exporte stoppt, die dringendst benötigt werden in den USA. Und damit könnte diesem Handelskrieg ein gewaltiger Schlag entgegengesetzt werden. Wo dann vielleicht auch mal den USA bewusst wird, dass man, dass China nicht nur abhängig ist von der USA, sondern dass die USA auch abhängig ist von China. Ja? So. Aber gut, China scheint es vorzubereiten, so wie das wohl auch hier gezeigt oder dargestellt wird hier von Huawei. Mal sehen, ob da was dran ist, man kann es nur hoffen. Ich habe hier eine Liste gefunden von den Geräten, die übrigens von Lineage OS 17.1 unterstützt werden. Leider muss ich sagen, war ich etwas enttäuscht. Das sind zwar mittlerweile schon 50 Geräte, die unterstützt werden offiziell. Leider sind die meisten Geräte total veraltet. Ich meine, Samsung Galaxy S4, ich kann es nicht verstehen, ja. Hier sieht man auch wieder das ein Problem, was ich eben vorhin schon angesprochen habe von der Open Source Community, dass die eben hier auch Probleme haben, muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf wenige Ausnahmen hier in dieser Liste, zu verstehen, dass es mehr gibt, dass die normalen Menschen eben bereits schon mehr Anforderungen haben als die Technikfans. Das kenne ich so von früher gar nicht. Ja. Das ist unglaublich. Früher hat es was genau umgekehrt, ja, dass die normalen Leute gesagt haben, oh Gott, was braucht man dann das hier? Das ist doch verrückt, brauche ich niemals. Ja. Ja, nächstes Jahr haben sie dann festgestellt, ja, das brauchen sie schon. Ne. So muss das aber auch sein. Die Technikwelt muss voraus sein. Aber wenn jetzt schon die Leute mehr Power wollen, als von den Technikfans geboten werden und die Mainstream Produktion bereits hier quasi diese Technik-Avantgarde-Position übernommen hat, dann muss ich sagen, dann ist das ein ganz, ganz übles Zeichen, ja, für diese Community. Und ich kann auch nur davor warnen, ja, hier zu denken, man könnte das einfach so laufen lassen, das wird schief gehen. Und ja, ich weiß, man braucht natürlich, wenn man kein kommerzielles Produkt hat, dann ist einem der kommerzielle Erfolg auch egal. Ja? Aber ja, LG G2, Samsung Galaxy S4, also, da kommt einem doch die Tränen, oder? Das ist doch nie, kommt Leute. Ne? Ein paar interessante sind noch dabei. OnePlus 7 Pro zum Glück noch. Also da bei dem OnePlus haben sich da einige offenbar zusammengerauft, ja, und haben gesagt, da müssen wir aktuell bleiben, ja. Aber ansonsten ist das hier ehrlich ein Trauerspiel. Vielleicht noch das Fairphone FP2 erwähnt. Auch das wird unterstützt von Lineage OS. Aber ansonsten ist das wirklich hier ein Jammer. Naja, also gut. Die offizielle Liste von Lineage OS 17.1 Geräte ist wirklich nicht gerade ja, ein positives Ding. Kann man nicht als Auszeichnung benutzen. Als Auszeichnung könnte man vielleicht benutzen der sogenannte Teardown vom Black Shark 3 Pro von Xiaomi. Denn da wurde hier was auseinandergenommen, und zwar natürlich von dem allseits beliebten Cherry Rig Everything. Und dann haben sich hier auch mal diese Heatpipe blicken lassen, wo man sagt, also das ist wirklich Technologie aus einem PC. Ja? Irre. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Das ist Hightech Power, ja. Und sowas gefällt mir, ja. Wer es mal gucken will, also Cherry Rig Everything hat einen schönen YouTube-Kanal, dort findet ihr das dann vom Xiaomi Black Shark 3 Pro. Was haben wir denn noch? Ach ja. Schön ist, Huawei tritt jetzt offiziell der OIN bei, der Open Invention Network Gruppe, und das ist eine Patentgruppe. So sieht's aus. Shocking, ne? Also, aber ich finde, das ist jetzt das richtige Mittel, was die gemacht haben, denn man muss die Gegner mit den eigenen Waffen schlagen, ja? Und Patente werden immer wieder hier ins Feld geworfen, ja, dass Huawei so viel klauen würde und so weiter, ja, das ist natürlich absurd. Ganz im Gegenteil, Huawei hat so viele Patente, dass es eigentlich für US-amerikanische Firmen relativ schlecht wäre, wenn Huawei sagen würden, okay, also wir vergeben keine Lizenzen mehr, dann könnten etliche Geräte in den USA gar nicht mehr hergestellt werden, ja. Um jetzt seine Interessen da deutlicher zu wahren, ja, weil also ohne Grund haben die natürlich auch Angst, dass irgendwann mal vielleicht die Patente, wenn es den Amerikanern einfach so glaubt, das war ja schon mal im Gespräch, ja, dass die dann sagen, okay, die Patente sind ungültig, wir erklären die in den USA für ungültig und fertig, ja, so wird man dann auch seiner Patente beraubt. Ich meine, ist ja okay, ne, man kann ja alles machen, ne? Aber wenn die hier Mitglied der OIN sind, dann kann das so einfach nicht mehr sein, weil dann wäre ja auch alle anderen Patenten, eventuell Patente von OIN betroffen. Und das ist eine sehr große Patentplattform, die zwar nicht sehr aggressiv auftritt, aber doch die Interessen der Mitglieder durchaus vertreten kann. Und deswegen ist es für Huawei doch ein ganz guter Schritt. Für die Endkonsumenten wird sich da eigentlich gar nichts ändern. Die werden davon nichts mitkriegen. Höchstens, dass vielleicht mal dann das wichtig wird, wenn die ersten Gerichtsverhandlungen gegen die USA geführt werden. Planet Computers bringt einen PDA mit 5G und so einer ausklappbaren Tastatur. Das ist eine richtig schöne Tastatur eigentlich. Ja, so richtig mit mechanischen Tasten. Ja, nicht schlecht. Und ich habe, glaube ich, auch von dem, beziehungsweise von einem anderen Modell, ich glaube, das war das Modell, das hat nur, glaube ich, anders geheißen damals, schon mal berichtet. Das Teil hat einen MediaTek Dimensity 1000 Prozessor, also richtig viel Power mit 5G, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Dual-SIM-Slots, eSIM-Support, und das Teil ist eigentlich als PDA gedacht. Oder was heißt eigentlich, es ist ein PDA. Ja? Personal Digital Assistant, wer kann sich daran noch erinnern, diese kleinen von Psion beispielsweise, das waren so welche. Und der erinnert auch sehr an den Psion von der Tastatur her. Und ja, sieht sehr interessant aus. Das Problem ist natürlich, der Preis, $600 ist jetzt, naja, wie soll man sagen, also für ein Smartphone geht's ja eigentlich. Ja, nur das Problem ist, dass das mehr so gegen einen Laptop anstinkt. Ja. Mini-Laptop. Ja. Nur, dass es eben Laptops mit wesentlich, wesentlich besserer Leistung natürlich für wesentlich weniger Geld gibt. Also mit dieser Leistung, sagen wir mal, das Dreifache dieser Leistung, 299 Euro. Ja. Ob man das jetzt wirklich direkt vergleichen kann, lasse ich mal dahingestellt sein. Nur, ihr wisst schon, da fängt es schon wieder an, ja, wenn man darüber nachdenkt, soll ich mir das Teil jetzt wirklich holen für $600? Ne? Wobei, wie gesagt, $600 ja noch eigentlich ganz okay ist, ja. Viel mehr Probleme hingegen hat schon Samsung mit seinen Galaxy S20-Reihe. Denn 30% ist der Verkauf dieser Geräte gefallen. Und das Galaxy S20 hat absolut schlechte Verkaufszahlen im Moment. Wer hätte das gedacht? Ja, 30% gefallen. Natürlich gibt man da der Corona-Krise. Nein, es gibt keine Corona-Krise. Es gibt keine Corona-Bier-Krise und es gibt auch keine Sonnen-Corona-Krise. Nein, es gibt nur eine SARS-CoV-2-Krise. Ja. Um es nochmal zu sagen, ich habe es auch in der Rios Wochensicht schon mal erwähnt, ich habe nämlich langsam die Schnauze voll. Ne. natürlich wird dieser Krise jetzt die Schuld gegeben dafür. Allerdings ist es klar, ich habe es schon angedeutet, es wird wohl auch nach dieser Krise ein Umdenken bei den Menschen geben werden. Geräte wie hier zum Beispiel für 1.309 Euro, das wird wohl nur noch in Ausnahmefällen bei den Leuten zu vermitteln sein, dass man so viel Geld ausgeben soll für das hier. Wir werden mal sehen, wie viele Menschen überhaupt den Gürtel da wirklich enger schnallen müssen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da wird es einige Leute geben, die jetzt erstmal gucken müssen, dass sie, ohne dass der Gerichtsvollzieher nach Hause kommt, noch genug Essen auf dem Tisch ist. Ja. Die Zeit der überteuerten Smartphones ist, würde ich sagen, erstmal für eine Weile vorbei. Der Trend, den hatte ich ja schon längere Zeit im Auge, und ich habe jetzt rein von den logischen Überlegungen her, habe ich gesagt, 1000 Euro ist so diese absolute Grenze, wo man einfach nicht mehr ausgibt, ohne dass es moralisch verwerflich ist. Und ich weiß nicht, ob diese Grenze nicht schon viel zu hoch gesetzt ist. Leute, das ist ein Telefon, ein Smartphone, ja. Das kann man eigentlich nicht so hoch ansiedeln, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt merkt es Samsung, die diese High-End-Geräte werden massive Schläge erleiden, und auch das Huawei P40 wird darunter zu leiden haben, das kann ich ganz klar sagen. Auch die haben sich dazu entschlossen, diese Wahnsinnspreise hier mitzugehen, und die werden dann genauso davon betroffen sein, von dieser Krise, wie eben Samsung. Es sollte ja eigentlich klar sein, natürlich, die Planungen waren da schon längst gemacht, wer konnte ahnen, dass das so kommt, aber man hätte vielleicht schon generell dran denken können, dass die Leute halt bei diesen Geräten irgendwann dann auch sagen, nö, jetzt also, jetzt lassen wir gut sein, es reicht mir jetzt. Tja, EMUI 10.1, letzte Woche habe ich mich noch gefragt, Mensch, hoffentlich kommt das auch auf die alten Geräte. Noch weiß ich nicht, wie die Software auf den älteren Geräten aussieht, denn mit EMUI 10.1 werden ja die HMS eingeführt, also die Huawei Mobile Services, und die sollen ja die Google Mobile Services ablösen. Und jetzt ist bekannt gegeben worden, dass eben hier auch für die älteren Modelle EMUI 10.1 herauskommt, nur ist noch nicht ganz klar, ob dort auch, zumindest wurde das nicht explizit gesagt, ob dort auch die Huawei Mobile Services installiert sind oder ob dann ganz normal bei den alten Geräten die Google Mobile Services weiterlaufen ohne HMS oder ob die dual laufen, also HMS und GMS. Das alles sind offene Fragen. Zunächst mal werden geschlossene Betas gestartet, und zwar seit dem 31. März für das Huawei, also das ist schon in der Mache, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design, Huawei Mate 20 X, 4G, Huawei Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, MatePad Pro, MediaPad M6 und M6 sowie MediaPad M6 Turbo. Also die Pads sind auch dabei, die die Tablets. So, dann Mitte April soll dann die Open Beta folgen für Huawei P30, P30 Pro, Huawei Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, 30 Pro 5G und Mate 30 RS Porsche Design. Ab April 2020 gibt es die Closed Beta zusätzlich auch für das 20X 5G, Mate XS, Mate X, Huawei Nova 5 Pro, Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5Z und Enjoy 10S. Offenbar muss man dafür aber eingeladen werden bei diesen Geräten, die ich eben zuletzt genannt habe. Bei den Honor Devices sieht es anders aus. Da gibt es eine öffentliche Beta für das Honor V30, also View 30, V30 Pro, Honor V20, also View 20, Magic 2, Honor 20 und 20 Pro. Ab ebenfalls vorhanden ohne Beta, also schon die Endversion von 10.1, wird bereits ausgeliefert für das Honor 9X und 9X Pro. Und da könnt ihr auch gleich den Unterschied feststellen. Alle älteren Geräte sind in der Beta Version verfügbar, aber nicht in der endgültigen Fassung, während die neuen Geräte, auf denen sowieso geplant war, die Huawei Mobile Services zu nutzen, die sind eben hier nicht in der Beta, sondern sind bereits mit der Vollversion dann oder werden mit der Vollversion ausstaffiert werden, das Honor 9X, 9X Pro. Und das Honor, das Huawei P40 hat ja sowieso schon 10.1 an Bord. Das Honor 20S und das 20S Lite bekommen ebenfalls eine geschlossene Beta. So, jetzt ist das eine starke Sache. Ich hoffe, wie gesagt, dass dann wenigstens die HMS-Dienste da drin sind. Und ich dann endlich Bye-Bye Google sagen kann. OnePlus hat versichert, dass das Gerät unter $1,000 kosten wird. Ja, diese Marke, die ich ja eben gesagt habe, ne, wird eben so als Grenze auch offenbar von OnePlus gesehen. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, also das OnePlus, wenn das 999 kosten würde, würden die Leute wirklich ausflippen. Ja, also man hat ja gesagt, alles was über 800 ist, geht gar nicht mehr. Ja, man erwartet eigentlich und die Fans erwarten eigentlich Preise zwischen 600 und 700 Dollar. Ja, vielleicht ein klein wenig mehr für die Pro-Version. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich alles sehr, sehr schlecht an und OnePlus verliert dann damit auch eines der Hauptargumente, nämlich billig zu sein. Also ein so teures OnePlus, dann würde ich mir lieber ein Huawei nehmen. Ganz klar, ein Huawei P40 oder so, das definitiv. Ja, also Mate 30, P40. Und nicht hier dieses, jetzt die OnePlus 8. Ja. Ich kann es nicht verstehen so genau, aber okay. Vielleicht haben die es jetzt auch nur so gesagt. Ich meine, sie wollen ja Recht haben, unter 1000 Euro, beziehungsweise 1000 Dollar stimmt. Aber wenn das wirklich darauf hindeutet, dass es dann eben, ja, unter 1999 oder so, ja, dann muss ich sagen, und tschüss und wieder ein Gerät weg vom Markt, denn die werden dann diese Krise hier mit dem OnePlus 8 jedenfalls nicht so einfach wegstecken. Huawei P40 ist jetzt auch bei DxOMarkt aufgetreten in der Liste, ist getestet worden natürlich, ja, und ganz klar, Standard wie jedes Jahr, ne, das beste Kamera-Smartphone der Welt ist Huawei P40, so wie jedes neue Huawei-Gerät im High-End-Bereich, das rauskommt, immer die Führung übernimmt oder in dieser Liste, ganz klar. Das P40 allerdings diesmal deutlich vorne, also wirklich deutlich vorne. Das P40 Pro ist mit 128 Punkten gewertet worden. Das nächste, das Oppo Find X2 Pro, ist mit 124 zusammen mit dem Xiaomi 10 Pro gewertet worden. Wie klein die Abstände sind, dass es da meistens nur um einen Punkt geht. Ja, sieht man zum Beispiel zwischen Xiaomi Mi 10 Pro, das Huawei Mate 30 Pro 5G 123, das V30 Pro als nächstes 122, das Mate 30 Pro 121, das Xiaomi CC 921 gleich, also, und so ein großer Abstand gab es eigentlich nur zwischen dem Xiaomi und dem Apple iPhone 11, C11 Pro Max, das mit sage und schreibe 117 momentan als bestes Apple iPhone gewertet ist, ja. Das Samsung Galaxy Note 10 Plus ist bei 117 Punkten wie das iPhone. Nochmal, ja, zum Vergleich, das Huawei P40 ist bei 128. Was allerdings hier noch fehlt in der Liste, noch anscheinend noch nicht getestet wurde, und da müssen wir mal abwarten, ist das Samsung Galaxy S20. Da haben sich die Leute bei DxOMark offenbar sehr viel Zeit gelassen. Und da wird es wirklich sehr spannend sein, wo sich das einordnen wird. Ich würde auf jeden Fall sagen, ganz weit oben, ob es dann reicht, das P40 Pro vom Thron zu verdrängen, wird sich zeigen. Ich glaube es aber nicht. Moment mal, jetzt muss ich gerade mal was schauen. Ja, doch tatsächlich. Es ist tatsächlich noch nicht getestet worden. Es ist wirklich unglaublich. Tja, ist so. Okay, was haben wir noch? Mit Wi-Fi 6 werde ich euch nächste Woche nochmal was sagen. Am besten der Rios Wochensicht dann. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Sehe schon, wir haben schon wieder 53 Minuten. Immerhin, auch wenn ich jetzt eben so über den vermeintlichen Preis vom OnePlus 8 Pro geschimpft habe, immerhin sind die jetzt bei einem Benchmark aufgetaucht, bei Geekbench mit 12 GB RAM, ja, und hat ganz gute Werte erzielt. Also gut, ja, wir werden mal sehen. Aber wie gesagt, der Preis ist da halt entscheidend. Die 12 GB RAM gibt es auch bei anderen Herstellern mittlerweile, die eben auch preis-leistungsmäßig dann sehr gut sind. Gucken wir mal. Und noch was zum P40. Das wird immer wieder abwechselnd gemacht. Ja, ist ja klar. Ich mache immer alles durcheinander, ist ja klar. Das P40 kann als dediziertes Mikrofon verwendet werden. Ihr habt richtig gehört. Das ist eine sehr interessante Sache. Damit kann man das P40 quasi über Bluetooth als Mikrofon verbinden. Ja? Und damit als Eingabegerät beispielsweise für Computer, ja? Oder für Freisprechanlagen oder ähnliches, ja? Ohne dass man quasi über das Telefon selbst geht. Na gut, Freisprechanlagen, das ist natürlich sinnlos, ja. Aber als Mikrofon, als dediziertes Mikrofon zu verwenden, finde ich schon sehr, sehr interessant. Und das kann auch dann für eventuell Sachen genutzt werden, beispielsweise Steuerung von Geräten, die eine Spracheingabe benötigen. Mir fällt da zum Beispiel das, ja, sowas ein wie eben Smart Home Devices, ja, die man dann eben hier via Mikrofon steuern könnte. Außerdem, ich weiß schon gar nicht mal, was das war. Letztens hatte ich genau das Problem, wo ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch ganz gut, wenn das ginge, aber dann ist es daran gescheitert, dass eben das Bluetooth-Protokoll normalerweise das Gerät, das Smartphone nicht als Mikrofon anerkennt, ja, so dass man halt das nicht als Eingabequelle nutzen kann für verschiedene Sachen. Und das war dann eigentlich auch sehr schade. Seht ihr, ich habe das schon wieder aus meinem Gedächtnis verbannt, weil das als nicht machbar bei mir deklariert wurde. Wenn es mir wieder einfällt, werde ich es euch nächste Woche auch sagen. Okay, auf jeden Fall, das Huawei P40 kann als Mikrofon herhalten. So, dann werde ich jetzt mal zur Community kommen. Das ist heute wieder eine kleine Umstellung, denn ich habe nämlich hier mittlerweile das wieder über den Laptop laufen. Meine SSD-Festplatte ist gekommen. Nächste Woche erzähle ich euch ein bisschen mehr in der Rios Wochensicht darüber mit dem neuen Setup. Dann wird auch die Aufnahme wieder darüber gemacht. Ja, ja, ja. Momentan ist die Aufnahme immer noch über ein Raspberry Pi, aber hier zum hier Surfen im Hintergrund hier und Recherchieren und Themen und so weiter habe ich heute schon wieder mein altes neues System genutzt. Vielleicht mache ich da auch noch nächste Woche mal so ein Recycling, so eine Recycling-Idee, die man da hat. Okay. Jedenfalls ging es darum, um diese Videokonferenzen vom Chris und auch der Marcello hat da geschrieben. Nahezu jeder Browser, hat er gesagt, kann mittlerweile WebRTC, selbst der mobile Safari hat das nun supportet. Und ja, das ist umso besser natürlich, aber ich habe vorhin ja das Problem erklärt mit dem WebRTC. Ein bisschen traurig finde ich das natürlich schon, aber theoretisch geht das alles und Jitsi hat auch der Chris dann hier empfohlen, mich darauf aufmerksam gemacht, deswegen habe ich mir das auch mal angeguckt. Plattformübergreifend, oder ich lese einfach mal ganz vor, da das Thema Videokonferenzen dazu gehörige Tools aktuell ja eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen und ich durch einen Bericht darauf gestoßen bin, wollte ich euch mal das vorstellen. Warum? Weil plattformübergreifend und Open Source. Das könnte interessant sein. Jitsi Meet. Ja. Und in der Tat ist das schon die vielversprechendste Lösung und basiert auch auf WebRTC. Das habe ich vorher gar nicht erst gewusst. Ja. Das Problem ist, man muss es jetzt publik machen. Ja, ja und tja. Da fehlt Microsoft Jitsi Meet von dran. Das ist wahrscheinlich, naja, egal. Habe ich vorhin schon abgekrasst, das Thema. So. Google haut offenbar aktuell Prämien raus. Auch das kommt von Chris. Da gibt es unter Umständen Prämien kostenlos. Da müsst ihr mal gucken in euer Konto unter Prämien nachschauen im Play Store. Da gibt es da in dem Menü so einen Menüpunkt dafür. Ich habe natürlich null drin, das ist ja ganz klar. Ne? Dazu bin ich nicht lieb genug momentan zu Google. Was gab es noch? Ich muss da weiter scrollen mal. Ja, der Andreas hat da auch hier wegen UIP, also dieser Initiative von Your Way, hat er da noch etwas Kritisches vorgebracht, was ja durchaus man nachvollziehen kann, ja. Aber ich habe mich darüber schon ausführlich in der Rios Wochensicht geäußert und mal so eine, ja, vielleicht von der anderen Seite mal das Ganze durchleuchtet. Ja. Also, wenn es interessiert, in der Rios Wochensicht, da gibt es mehr. Ja, KDE Connect habe ich ja vorgeschlagen für die Synchronisation zu Android-Geräten. Da kann man sehr, sehr, sehr viel damit machen. Also nicht nur Synchronisation, sondern viele Funktionen nutzen vom Smartphone aus. Das geht sogar so weit, dass man Routinen auf dem Computer via Smartphone starten kann und umgekehrt. Man hat einen File-Browser und alles Mögliche integriert. Das Problem ist, ich habe jetzt hier gerade, ich habe noch gesagt, das kann man ohne Probleme auch auf anderen Systemen installieren. Man muss also nicht unbedingt KDE haben. Ja. Das stimmt auch, nur das Problem ist eben, dass man jede Menge KDE-Dienste installieren muss. Ich habe jetzt hier so ein XFCE-System mal installiert bei mir, weil ich einfach ein bisschen schlanker bleiben wollte auf meinem System. Und muss sagen, da, ja, also das sieht nicht wirklich so gut aus. Ich hab mich jetzt nicht dazu durchringen können, bis jetzt, ja, das zu installieren, weil eben hier ein ganzer Haufen KDE-Systemroutinen laufen würden im Hintergrund, nur um das zu ermöglichen. Und ich müsste XFCE sogar noch so einstellen, dass es tatsächlich auch die KDE-Dienste mit startet sofort. Und deswegen habe ich jetzt erstmal davon abgesehen, was mich natürlich hier sehr, sehr stört, muss ich sagen. Ich werde mir jetzt die Woche über mal angucken, wie das aussieht, ob ich mit der guten alten USB-Verbindung per USB-Kabel hier glücklich werde, dass ich einfach hier diese Verbindung per USB mache an meinen Computer, mal sehen, ob das was bringt und wie das was bringt. Ich sehe da aber auch schon wieder jede Menge Probleme auftauchen. Sei es jetzt zum Beispiel einfach so, dass ich im Smartphone ja eingestellt habe, dass das Kabel nur für Aufladung benutzt wird. Wenn ich das jetzt umschalte auf PC-Datenübertragungsmodus und vergesse es dann, und das werde ich 100% wieder vergessen, zurückzuschalten, dann wird leider eben hier beim Aufladen auch dieser PC-Modus aktiviert und dann ist natürlich Tor und Tür geöffnet für Angriffe. Also ihr wisst ja, ne, Ladegeräte irgendwo können modifiziert sein, so dass die auf euer Smartphone zugreifen können, wenn ihr eingestellt habt, dass eben auch Daten fließen können über die USB-Schnittstelle. Das ist leider auch wieder ein großes Problem. Aber ich guck mal, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Ich habe übrigens überhaupt jetzt nächste Woche noch einiges einzurichten. Ich habe zwar schon hier etliches gemacht auf diesem neuen System. Ich habe mir Manjaro installiert, was für mich natürlich auch ein ganz neues System ist. Aber all das werde ich euch nächste Woche auch nochmal genau erklären. Und vielleicht ein paar Anregungen geben, wenn ihr auch ein älteres System hier ja, ummodeln wollt, dass ihr dann da vielleicht ein paar Tipps abgreifen könnt. Okay, dann komme ich jetzt zur App der Woche und es dürfte wohl nicht sehr erschreckend für euch sein. Diese App ist Jitsi Meet. Genau, diese App, die man ja natürlich braucht für das Smartphone. Ja, also das heißt, auf dem PC braucht ihr keine App. Ja, das könnt ihr einfach über euren Browser machen. Aber für das Smartphone empfiehlt sich auf jeden Fall, diese App herunterzuladen, ja, und dort dann eben diese Videokonferenz zu starten. Dann kann man auch mit Leuten natürlich ganz normal chatten, die über den Browser reingehen. Ihr braucht nur diesen Link und dann geht das auch. Es sind alle Funktionen vorhanden, die man von einer Telefonkonferenz erwarten kann. Es gibt Protected Rooms, ja. Dann ist es standardmäßig verschlüsselt. Die Audio- und Videoqualität ist sehr gut mit Opus und VP8 Codec. Das heißt, sehr, sehr gut bei geringer Datenübertragung. Ganz wichtig auch hier für die Nutzung im mobilen Bereich. Ihr habt hier durch die Nutzung von Opus und VP8, ähnlich wie damals bei MP3 und Ogvorbis, ja, wesentlich bessere Qualität mit wesentlich niedriger Bitrate, und dadurch ist es natürlich ideal geeignet. Auch wenn jetzt ihr zum Beispiel jemand anrufen wollt, der ist nur mit dem Smartphone unterwegs und hat diese App nicht installiert, ihr könnt den auch trotzdem erreichen über den Webbrowser praktisch, ja. Und von daher ist das schon mal nicht schlecht. Die Chance, dass ihr also jemand erreichen könnt mit diesem Chatprogramm, ist also ziemlich hoch. Und das ist ja eine gute Sache. Darum geht es eigentlich auch. Ja. Vielleicht hilft das ja auch. Ich werde mal gucken. Die App werde ich mir mal installieren. Und dann schaue ich mir das auch nochmal genauer an, wie das ist mit Leuten, die das jetzt nicht installiert haben. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Wie unkompliziert da die Verbindung vom Browser ist. Wäre ja gar nicht so schlecht. Ja, jedenfalls keine Limitierung von Nutzern und keine Accounts braucht ihr, standardmäßig verschlüsselt, wie gesagt. Man braucht nur einen Webbrowser dazu. Und es ist Open Source. Also eigentlich alles, was man will. Ja. Und man kriegt sogar noch ganz tolle URLs, wenn man jemanden einlädt. Ja. Also nichts mit super kryptischen Dinger, sondern URLs, die man sich auch merken kann. Ja, das ist eine gute Sache. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja noch ein paar Leute überzeugen, oder fangt einfach mal so eine Videokonferenz an mit dem Teil. Ja, der kriegt dann einen Link, dann klickt er drauf und dann funktioniert die. Ja, das ist ja schon mal was, dann braucht er nichts zu installieren, und warum sollte da noch jemand Nein sagen? Ja, einfach mal probieren. Ja, einfach die Leute mit Jitsi Meet anchatten. So, bumm, bumm. Ja, knallhart. Ja, kostenlos, Open Source, was soll ich sagen, Wahnsinn, ja, Jitsi Meet im Play Store, und ich bin überzeugt davon, dass es auch irgendwie so eine Standalone-App gibt, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher bei Jitsi Meet, für die Leute, die keinen Play Store haben, die kriegen das sicherlich auch noch auf anderem Wege. Moment, ich guck doch gerade mal. Oh. Ja, genau. Also es gibt definitiv noch eine Standalone-App. Ja, genau. Also für Ubuntu gibt es auch Packages, die euch herunterladen könnt. Arch Linux, alles vorhanden. Also hier sehe ich zumindest mal Nightly Builds für Android. Aber auch da gibt es sicherlich auch die, ja, genau, hier bei F-Droid findet ihr auch eine Version von Jitsi Meet ohne Play Store. Perfekt. Also, App der Woche, Jitsi Meet. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort kriegt ihr dann entsprechend alles zu sehen, und könnt ihr auch alles loswerden. Diesmal sind ein paar Links dabei, ja, nicht nur zur App der Woche, und die findet ihr in den Shownotes in eurem Netcast Client. Dort muss irgendwo die Beschreibung aufzurufen sein, ja, und dort findet ihr dann auch die Links. Einfach drauf und yay, weiter geht's. Tja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.